Der Berliner Sternekoch Michael Hoffmann hat sogar heimlich ein Feld in Brandenburg angelegt, auf dem er seltene Speisepflanzen wie das Hirtentäschchen oder den kleinen Wiesenknopf züchtet, von denen einige nach EU-Norm gar nicht gehandelt werden dürfen. Durch den spanischen Sternekoch Ferran Adrià hat die molekulare Küche die Feinschmeckerszene erobert, sodass jetzt weltweit Köche in Chemielaboren Algenschaum züchten und ihren Gästen dazu Sphären servieren, die sie aus Garnelenbrei und Maisstärke formen. In den 90er Jahren bestellte man Bier, das aus den großen Brauereien stammte. Inzwischen füllt jede Schankwirtschaft, die etwas auf sich hält, ihr eigenes Craft-Bier in limitierter Auflage ab. Besonders Spirituosen haben eine unvergleichliche Ästhetisierung erfahren. Vor einigen Jahrzehnten war Gin hochprozentiger Alkohol, in den man Wacholder und ein paar Kräuter eingelegt hatte. Inzwischen übertreffen sich die Sorten in außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen wie Safran oder Schlehe. Sie werden in kleinen Destillerien in Brooklyn, im Schwarzwald oder in den Hinterhöfen von Kreuzberg gebrannt. Da zum guten Gin das Standard-Tonic nicht mehr passt, sind inzwischen auch die Mischgetränke ausdifferenziert. Der Getränkehersteller Fevertree zum Beispiel, der ein angesagtes Tonic Water abfüllt, hat im Jahr 2018 an der Londoner Börse Anteile für über 100 Millionen Pfund verkauft, die von allen englischen Aktien in den letzten 3 Jahren den höchsten Kursgewinn verzeichneten. Bars wie das preisgekrönte Velvet in Berlin-Neukölln bieten Cocktails an, die Glücksklee, Säure von Kornellkirschen, Hagebuttenmus und Puder von Steinpilzen enthalten. Viele kosten mehr als ein Abendessen.